Lektion 8. Tourismus. Zwei Schweizer Reiseveranstalter treffen sich in Luzern bei einer Tourismusbörse. Eine Vertreterin des Umweltschutzes spricht für die Bürgerinitiative, die in Mürach, einem Sommer- und Skiresort im Berner Oberland, den Autoverkehr durch Volksabstimmung abschaffen will. Grüezi, Frau Vetterli. Ja, grüezi. Sie auch hier? Was für eine Überraschung. Na, so einen Vortrag kann man sich doch nicht entgehen lassen. Ich hoffe, Sie haben ein Billett. Natürlich. Der Vortrag ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. Der Umweltschutz und der Tourismus sind eben heiße Themen. Was halten Sie denn von den Plänen? Ich bin ganz dafür. Autofreier Urlaub ist sehr populär. Wir können in den Dörfern im Berner Oberland mit viel mehr Sommergästen rechnen. Das kann ich verstehen. Aber ich bin gegen den Vorschlag. Viele unserer Reisenden fahren mit dem Auto nach Mürach. Ach, tatsächlich? Ja, wir buchen viele Urlauber aus Süddeutschland und Frankreich, die ohne Auto wahrscheinlich nicht kommen würden. Man kann den Postbusverkehr doch ohne Probleme erweitern. Vergessen Sie außerdem nicht die Bahn, die Pferdekutschen und die Schlitten im Winter. Viele Gäste wollen nicht an einen Ort gebunden sein. Im Skiurlaub wollen Urlauber doch unabhängig sein. Die Skilifts und die Zahnradbahn sind doch erstklassig. Damit kann man alle Skigebiete erreichen. Und bei den Straßenverhältnissen im Winter will nicht jeder mit dem Auto unterwegs sein. Ich habe gehört, dass es in den letzten Jahren auch extrem viele Probleme mit dem Parkieren in Mürach gegeben hat. Ja, aber wenn man den Autoverkehr verbietet, hindert man doch die ansässige Bevölkerung auch daran, zur Arbeit zu kommen, wenn nächstes Jahr das neue Uhrenwerk aufmacht. Nicht alle Ansässigen arbeiten für den Tourismus. Ach, Sondergenehmigungen gibt es doch immer. Das Uhrenwerk wird schon dafür sorgen. Ruhe! Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das beweist, dass die gesamte Serviceindustrie der Schweiz in ihrem ökologischen Denken an erster Stelle in der Welt steht. Die Anwesenden lachen. Ganz im Ernst, meine Damen und Herren. Wir haben Luzern ganz bewusst für unsere heutige Diskussion gewählt. Denn das einzigartige Verkehrshaus Luzern hält uns sowohl die Vergangenheit des Transportwesens als auch die Zukunft vor Augen. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Vetterli ist mein Name. Glauben Sie nicht, dass ein Autoverbot in Mürach den Zugang zu einem der wichtigsten Tourismusgebiete der Schweiz verhindert? Ganz im Gegenteil, Frau Vetterli. Wir wollen den Aufenthalt unserer Gäste erleichtern und verschönern. Und zwar ohne Autoverkehr. Erwarten Sie etwa einen stärkeren Zustrom von Urlaubern? Genau. Die Nachfrage nach autofreiem Urlaub ist immens. Umfragen haben ergeben, dass bis zu 800 Kurgäste mehr pro Jahr nach Mürach kämen, gäbe es keinen Autoverkehr. Wie wollen Sie die Beförderung der Urlauber organisieren? Durch regelmäßigen Bahn- und Busverkehr von Bern und Luzern. Da das Thema pressiert, möchte ich wissen, wann die Volksabstimmung stattfinden wird. Der Termin für die kantonale Abstimmung ist für den September geplant. Na also. Hoppla, ich werde gebiept. Ich gehe mal kurz telefonieren. Kein Problem. Ich sage Ihnen, was besprochen wurde. Danke, bis gleich. Salü, Frau Vetterli. Ja, ja, salü. Grüezi, Frau Vetterli. Ja, grüezi. Sie auch hier? Was für eine Überraschung. Na, so einen Vortrag kann man sich doch nicht entgehen lassen. Ich hoffe, Sie haben ein Billett. Natürlich. Der Vortrag ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. Der Umweltschutz und der Tourismus sind eben heiße Themen. Was halten Sie denn von den Plänen? Ich bin ganz dafür. Autofreier Urlaub ist sehr populär. Wir können in den Dörfern im Berner Oberland mit viel mehr Sommergästen rechnen. Das kann ich verstehen. Aber ich bin gegen den Vorschlag. Viele unserer Reisenden fahren mit dem Auto nach Mürach. Ach, tatsächlich?